Jetzt ist es endgültig. Die Griechen wählen zum zweiten Mal in diesem Jahr früher ein neues Parlament, als es eigentlich fällig gewesen wäre. Alle von der Verfassung vorgesehenen Versuche, doch noch eine neue Regierung zu bilden, sind gescheitert. Staatspräsident Pavlopoulos hat die vorgezogene Neuwahl für den 20. September festgesetzt. Bis dahin führt eine Interimsregierung die Amtsgeschäfte. Pavlopoulos hat damit die Präsidentin des höchsten Gerichtes in Griechenland, Thanou, beauftragt. Sie sollte noch heute vereidigt werden. Morgen nennt sie ihre Übergangsregierung. Die 65 Jahre alte Thanou ist die erste Frau an der Spitze des höchsten griechischen Gerichtes. Nun wird sie die erste Frau an der Spitze einer griechischen Regierung sein. Politisch international aufgefallen ist sie im Februar durch einen Brief an EU-Kommissionschef Juncker. Er sollte sich für ein Ende der Sparpolitik in Griechenland einsetzen, weil sie zur Verarmung der Menschen führe. Die neuen Sparmaßnahmen lehnt sie strikt ab. Wir haben schon Kürzungen unserer Löhne um 38% gehabt im Rahmen dieser Sparprogramme. Und jetzt sollen nochmal 20% zusätzlich gekürzt werden. Das sind so scharfe Einschnitte, dass wir nicht mehr würdig leben können. Als Chefin einer Übergangsregierung darf Thanou politisch aber nichts entscheiden. Sie muss vor allem die Neuwahl organisieren. LAI-Chef Lafazanis hatte am frühen Nachmittag sein Mandat für eine Regierungsbildung zurückgegeben. Er hatte 3 Tage Zeit. Allerdings hat er von vornherein gesagt, dass er keine Chancen sehe, eine Neuwahl zu vermeiden. Vor Lafazanis hatte sich der Chef der konservativen Nea Demokratia, Maimarakis, vergeblich um eine Regierungsmehrheit bemüht. Er hält eine Neuwahl für überflüssig, weil der Reformprozess im Land dann wieder ins Stocken gerate. Im Parlament griff er den erst im Januar gewählten und vergangene Woche zurückgetretenen Ministerpräsidenten Tsipras dafür heute scharf an. In diesen 7 Monaten hat Tsipras einen neuen Weltrekord geschafft. Niemals zuvor hat ein Ministerpräsident in so kurzer Zeit so einen großen Schaden verursacht. Wenn es dafür eine Kategorie im Guinness-Buch der Rekorde gäbe, hätte Tsipras den Titel sicher. Tsipras hat die Neuwahl angestrebt, nachdem er im Parlament keine eigene Mehrheit mehr hatte. Einige Abgeordnete seines Bündnisses Syriza haben gegen weitere Einschnitte für neue internationale Kredite gestimmt. Sie haben sich dann von Syriza losgesagt und zur neuen Partei LAE von Lafazanis zusammengeschlossen. Ihr Ziel ist die Rücknahme aller Sparmaßnahmen und der Ausstieg Griechenlands aus dem Euro. Tsipras will die Reformpolitik aber umsetzen. Anfang Juli hat er die Griechen in einem Volksentscheid bestimmen lassen, ob er überhaupt darüber verhandeln sollte. Bei der Neuwahl will er nun eine absolute Mehrheit erreichen. Mit den früheren Regierungsparteien werde er auf keinen Fall zusammenarbeiten, sagte Tsipras im griechischen Fernsehen. Eine neue Zusammenarbeit mit der rechtsgerichteten Partei Unabhängiger Griechen, ANEL, schloss er nicht aus. Sollte er jedoch auf die konservative Nea Demokratia, die sogenannte Mitte-Partei Topotami oder die sozialdemokratische PASOK angewiesen sein, so Tsipras, werde er sich zurückziehen. Nach einer neuen Umfrage liegt das Syriza-Bündnis zwar knapp vor der konservativen Nea Demokratia, eine absolute Mehrheit für Syriza gilt derzeit aber als unwahrscheinlich.